mal. Spielt keine Rolle, ist egal. Es will immer zwei Wege geben und immer nur eine Wahl. Ich scheiße auf das große Los, viel Moos von Mammut Studios. Gitarren-Solos, Polos in Ralph Lauren-Polos. Ich steh auf MKs, spar was, Finkers, Gringas und Mangas. Teenies in Tangas, Noten, die aussehen wie Filmstars. In Bars, freuen über Glengoyne, töten Glas. Zu viele Lalas, spucken große Töne wie Lamas. Scheiß auf Bissteller, leb lieber im Keller wie Cinderella. Bleib Schriftsteller und schreibe Underground-Bestseller. Und knie vor dem Opferaltar mit Sigmata und frag mich Jahr für Jahr, was vor dem Universum da war. Alala Wama, ein Typ so weise wie der Dalai Lama. Weit in der Ferne, die Sterne besiegelten sein Karma. Mittlerweile war Scheider die Himmler, am Fuß des Himalaya. Auf unseren Festen messen wir Opfer mit tiefen Ästen und Satanisten testen meine Flows auf schwarzen Messen. Machen Beats dick, bis das Volk mit dem Kopf nickt, nicht zu toppen, bis der Vatikan den Exorzisten schreit. Letztes Gebet zu spät, merke die Gesichter, denn du und deine Crew gehört zum Club der toten Dichter. Die Mafiosi im Maxi-Cosi ist zu easy, wir feilen am Meilenstein und Meisterwerken wie Scorsese. Mit massig Vino und den Padrino wie Pacino, wann wir epic auf Vinyl, wie Coppola ins Kino. Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt, in meinen Gebeten DIN A4 Format und mach sie bündig. Begründig meine Zweifel und die verkündig, wir suchen die hohle Erde. Irgendwann werde ich fündig. Und irgendwann werde ich fündig. Gerne als siebtes Zeichen. In dunklen Hausfluren rumhuren mit Rumreichen. Hinterlassen selten Schmauchspuren auf Wasserleichen. Vom Chakra beten zu Göttern wie Kleopatra und schreien Chakra für Charisma wie Frank Sinatra. Dirty MC wie Harry Pimpen, Delta Suit, Larry. Raps aus Straßenschmutz wie MCs am Mikro so ne Popschutz. Vertreter von großen Firmen mit hoher Stirn und feinen Zirn und vergleichen Äpfel mit Birnen wie Glatzen mit Spatzenhirn. Langer Weg, kurzer Steg, 10. Etage, kassier mehr Gage als Sultan-Makler an Cottage. Hey, unterschätzt mich ja nicht, denn wahre Größe könnte klein sein. Du kniest allein mit offenem Mund vor den Bordstein und beißt rein. Mit Reißzeit, ziehst Höschen übers Döschen, bist den ganzen Tag gefickt und schläfst noch länger als John Röschen. Wir chillen im Willen, dealen mit Lyrics wie Pillen, brecht dein Willen beim Drillen, pressen Gebete in Rillen. Fucker, Primaten aller Arten schlagen Haken wie Zickzack und Spack, wenn ich dich pack, spiel mir Knüppel auf den Sack. Alter, 1, 2, 3, letzte Chance verpasst. Geht's dir schlechter als im Kinderschänder, im Frauenknall. Und gestern noch nackig in Nachbarsgarten als Voyeur. Heute schon Popstar vom Club mit Chauffeur. Ich zieh geschickte Ingenieur, such den Kollaborateur. Deine Tarnung fliegt auf, du brauchst zum Rappen den Souffleur. Tanzen nach Kronstangen und Locken mit süßem Gesang. Und abends beim Chinamann 59 und Wangtang. Fortan Land schicken wir MCs über den Jordan. Mach das letzte Siegel und sieh da